Ja, das ist meine Pflicht, bitte sehen Sie denn das nicht? Das wär so eine Geschicht, tät ich nicht meine Pflicht. Auf die Ordnung erpicht bin ich treu meiner Pflicht, wenn ein Umsturz in Sicht, ich erfüll meine Pflicht, die Elemente vernicht ich bezüglich der Pflicht. Doch wenn einer einbricht, hätte ich auch eine Pflicht, nur erwisch ich ihn nicht, wie es wär meine Pflicht. Da genügt ein Bericht hinsichtlich der Pflicht, der ist schon ein Gedicht, das nur handelt von Pflicht, denn stets Wert und Gewicht leg ich nur auf die Pflicht. In Gemäßheit der Pflicht hab ich's manchen schon gericht, ans Licht, hinters Licht führ ich alles nach Pflicht. Man glaubt mir aufs Gesicht, da ist nix drin als Pflicht, schon mein Auge besticht, denn es spricht nur von Pflicht und mein Herz ist so schlicht und schlagt nur nach der Pflicht. Das Geschworenengericht hat verletzt seine Pflicht, wenn's Verschworene freispricht. Ja, wo bleibt da die Pflicht? Dass ich aufs Amt nicht verzicht, das gebietet die Pflicht. Wohl wagt's mancher Wicht und verkennt meine Pflicht, doch vor's Gericht geh ich nicht. Das ist nicht meine Pflicht.